Der Zeitverformer des Unsterblichen hatte Perry Rhodan und seine Begleiter 10.000 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Ihre Aufgabe war, den arkonidischen Kommandanten Kerlon zu finden und sich einen bestimmten Gegenstand von ihm zu holen. Rhodan wusste nicht, was das für ein Gegenstand war und wie er Kerlon dazu veranlassen sollte, ihm diesen zu übergeben. Bedrohlich klingende Geräusche drangen in die Gruft unter dem roten Palast des Pharaonenherrschers herab. Ob wir jetzt wirklich in der Zeit sind, in der Kerlon auf diesem Planeten war? Könnte schon sein, Crest. Sehen Sie mal. Eine primitive Holztür verschließt die Gruft. Sie ist 10.000 Jahre später nicht mehr da. Und jemand kämpft da oben. Man scheint mit Schwertern aufeinander anzuschlagen. Wo bist du hin, Perry? Nach draußen natürlich. Vielleicht sollten wir noch etwas warten. Sie meinen, bis die Schlacht da oben zu Ende ist? Nein, Crest. Der Unsterbliche hat uns nur 3 Tage für unsere Aufgabe eingeräumt. Wir werden keine Zeit verschenken. Da liegen 2 Tote auf der Treppe. Sehen aus wie Ritter. Lasst euch nicht töten, hat der Unsterbliche gewarnt. Ich bin froh, dass wir Waffen mitgenommen haben. Ich wünschte, wir hätten noch mehr dabei. Das reicht, Bulli. Unsere Waffen sind denen der Pharaonen weit überlegen. Seltsam. Vielleicht müssen wir gegen Wesen kämpfen, die in unserer Zeit schon seit 10.000 Jahren tot sind. Mehr als verrückt. Aber jetzt sind sie noch quicklebendig und können wahrscheinlich hervorragend mit dem Schwert umgehen. Wir werden sehen. Kommt, wir gehen nach oben. Unangenehmes Zeitalter. Hier liegen schon wieder Tote. Es ist schrecklich. Überall sind Sterbende. Perry, Ihre Seelen klagen. Ruhig, Betty, es ist nicht zu ändern. Versuchen Sie, sich vor Ihren Gedanken zu verschließen. John, können Sie irgendwelche Gedanken erfassen, die mit den Arkoniden zu tun haben? Nein, Perry, nicht in diesem Kampfgetümmel. Nein. Doch, warten Sie. Da war etwas. Jemand dachte an die Götter, die schon so lange nicht mehr hier waren. Nur noch von ihnen, so glaubt er, kann Hilfe für die Burg kommen. Kerlon ist also noch nicht auf Ferrol. Aber er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Perry, 2 Männer kommen. Bleib stehen. Leise. Einer der beiden ist Lesur de Tort. Wir müssen ihn eigentlich verstehen können. Ich gehe ihnen entgegen. Tort Lesur? Die Götter. Die Götter. So wie es uns prophezeit wurde. Ja, wir sind da, um dir zu helfen. Deine Feinde werden die Burg nicht erobern. Hab Dank, ihr Götter. Der Feind ist bereits in der Burg. Die Frauen und Kinder sind in Gefahr. Kommt, schnell. Wir setzen Strahlwaffen mit leichter Intensität und vor allem Psychostrahler ein. Die Mutanten wissen, was sie zu tun haben. Vergesst nicht, den Angreifern ein bisschen mehr Glauben an die Götter beizubringen. Na, wenn wir schon mal Götter sind. Schnell, Lesur, führe uns. Ja, Herr. Hier entlang. Lesur, der pharaonische Tort, führte Perry Rhodan und seine Begleiter über die Steintreppe nach oben, mitten in das Kampfgetümmel hinein. Die Angreifer unter dem barbaren Gargat hatten erschreckende Erfolge erzielt, die die vielen Toten eindrucksvoll bewiesen. Helft, ihr Götter, helft! Oder wir sind alle verloren! Der Riese dort drüben ist Gargat, der Anführer der Barbaren, der mit dem roten Umhang. Er hat gerade befohlen, uns zu töten. Na, dann wissen wir wenigstens, woran wir sind. Anne Sloan, aufpassen! Die Speere! Ich habe sie abgelenkt. Schnappen Sie sich den Anführer, App. Lassen Sie ihn fliegen. Gut so. Die anderen setzen Psychostrahler ein. Die Psychostrahlung wirkt. Sie werden ruhig. Seht euch Gargat an. Er steigt senkrecht in die Luft. Toll, Ann. Gib ihm den Befehl zu verschwinden, Bulli. Das gefällt mir. Gargat, kehr in dein Land zurück oder die Götter werden dich und deine Männer töten. Hast du gehört? Ihr sollt verschwinden! Er kommt fast um vor Angst. Seine Gedanken gehen völlig durcheinander. Gargat! Hast du gehört? Befiehl endlich den Rückzug! Anne, lassen Sie den Barbaren ein paar Meter fallen und fangen Sie ihn dann auf. Kein Problem, Perry. Jetzt! Wie lange willst du noch warten, Gargat? Die Götter sind auf Seiten Lesurs! Wir haben verloren! Lauf! Lauf! Es ist vorbei! Lauf! Lauf die Waffen weg! Sie laufen wie die Hasen! Schicken Sie Gargat hinterher! Aber nicht allzu weit! Ich will ihn auch noch laufen sehen. Zwei Tage verstrichen. Die Pharaonen richteten die Burg wieder her, bestatteten die Toten und versorgten die Verwundeten. Perry Rhodan wartete darauf, dass der Arkonide Kerlon endlich erschien. Doch Kerlon stellte seine Geduld auf eine harte Probe. Herr, meine Soldaten haben mir berichtet, dass Gagat sich nur bis in die nahen Wälder zurückgezogen hat. Der Bursche wartet auf eine neue Gelegenheit, dich anzugreifen, wie? Perry, hören Sie doch. Moment mal. Was sind das für Geräusche? Raumschiffe. Das sind Raumschiffe. Ja, es ist Kerlon, der Arkonide. Kommt, wir sehen nach. Endlich, Kerlon ist da. Da! Drei Kugelraumer. Sie landen in der Ebene. Sind das eure Götterwohnungen, Rhodan? Willst du zu ihnen hin? Später, Lesur. Es sind unsere Freunde. Wir gehen zu ihnen, sobald sie Zeit haben, uns zu empfangen. Entschuldigt mich. Ich muss einige Vorbereitungen treffen. Eure Freunde müssen würdig empfangen werden. Bitte, lass dich nicht aufhalten, Lesur. Gut, dass wir allein sind, Perry. Lesur braucht nicht alles zu hören. Ich werde ihn und den Roboter zu Kerlon mitnehmen. Sie wollen zu Kerlon? Warum? Meinen Sie nicht, dass ich das übernehmen sollte? Nein. Kerlon darf keinen Verdacht schöpfen. In der Zentralkartei von Archon ist nicht vermerkt, dass er im Vega-System Menschen von der Erde getroffen hat. Tja, wenn das so ist, müssen wir vorsichtig sein. Es wird ihn nicht weiter überraschen, wenn er mich sieht. Zu dieser Zeit sind überall in der Galaxis Arkoniden anzutreffen. Ich werde ihn dazu überreden, zur Erde weiterzufliegen. Zur Erde? Aber das wäre ja... Die Erklärung dafür, dass Kerlon so schnell zum Sol-System eilen und dort nach dem Planeten der Unsterblichkeit suchen wird, bis der Tod ihn überrascht. Er wird später sicherlich Verdacht schöpfen. Aber dann wird es zu spät sein. Jedenfalls wird er niemals zugeben, von einem Arkoniden an der Nase herumgeführt worden zu sein. Sie versuchen, die Zukunft zu beeinflussen. Nein, Perry. Ich schaffe nur die Voraussetzungen dafür, dass wir in 10.000 Jahren die Antworten auf unsere Fragen finden werden. Wie man das nennen soll? Tja, ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Gut. Viel Glück, Crest. John Marshall wird Sie telepathisch überwachen, damit wir Ihnen zur Not helfen können. Dann ist alles klar. Ich marschiere jetzt mit Lesur und dem Roboter los. Achten Sie auf Gagat, den Barbaren. Er hat noch nicht aufgegeben und er könnte unsere Pläne empfindlich stören. Wenig später näherte sich Crest den drei Schlachtschiffen, die in der Ebene vor der Burg gelandet waren. Lesur und der Roboter begleiteten ihn. Sie gingen zu Fuß und fielen den Besatzungen der Raumschiffe schon bald auf. Kerlon schritt ihnen freundlich lächelnd entgegen. Ich sehe, dass wir zu spät gekommen sind. Sie sind vor uns hier in diesem Sonnensystem. Wir haben das System rein zufällig gefunden, Kerlon. Und wir glaubten, es für das Imperium gewinnen zu können. Die Pharaonen, so nennen sich die Eingeborenen, sind bereit, Untertanen der Arkoniden zu werden. Sie kennen mich? Ich kann mich nicht entsinnen, Ihnen jemals begegnet zu sein. Ich bin Crest. Mein Schiff erforscht die anderen Planeten. Ich blieb mit einer kleinen Mannschaft zurück. Die Zentrale auf Archon berichtete, dass Sie hierher unterwegs seien. Seltsam. Niemand wusste von meiner Absicht, dieses System zu besuchen. Es ist nicht mehr als ein Zufall, dass sich unsere Wege hier kreuzen. Nun ja, wenn ich ehrlich sein soll, muss ich zugeben, dass ich der Zentrale meinen Standort nicht verraten habe. Man glaubt dort, ich habe das System nur gestreift. Ja, Sie können also das Verdienst, es entdeckt zu haben, voll und ganz für sich in Anspruch nehmen. Sie sind sehr freundlich, Christ. Wir werden unsere Begegnung der Zentrale gegenüber besser verschweigen. Ich lege großen Wert darauf, als Entdecker dieses Systems zu gelten. Tatsächlich? Ja. Ich bin einem Geheimnis auf der Spur, das für Archon von höchster Bedeutung sein kann. Wenn Sie die Unsterblichkeit meinen, kann ich Ihnen einen weiteren Hinweis geben. Wie bitte? Sie wissen? Ich habe Hinweise dafür gefunden, dass es ein Volk gibt, welches das Geheimnis der Zellerneuerung entdeckt hat. Ich selbst glaube nicht daran, aber Sie scheinen anderer Ansicht zu sein. Ja, allerdings. Ich habe nicht vor, die Spur weiter zu verfolgen. Vielleicht interessiert es Sie jedoch, dass es 27 Lichtjahre von hier ein Sonnensystem gibt, das... Ich weiß. Die Spur führt dorthin. Ich habe vor, in einigen Stunden dorthin zu starten. Und Sie? Was werden Sie tun? Ich werde den Sektor AM53Y absuchen. Eines unserer Schiffe soll dort notgelandet sein. Gut, dann sind wir uns ja einig. Keine Bewegung oder ihr seid des Todes. Mit seinen Leuten. Lass das Schwert stecken, Lesur. Es ist zu spät. Was hat das zu bedeuten? Diese Leute sehen nicht gerade so aus, als wollten sie unsere Untertanen werden. Keine Sorge, Kerl. Meine Freunde wissen bereits, was geschehen ist. Sie werden uns helfen. Sehen Sie? Es geht schon los. Was ist das? Die Schwerter fliegen Ihnen aus den Händen. Wundern Sie sich nicht, Kerler. Es gibt auf dieser Welt trotz ihrer Primitivität einige Dinge, von denen wir kaum etwas wissen. Was Sie sehen, ist das Werk eines Telekineten. Ich dachte es mir. Sie kennen ihn? Ein Ferone, dessen Gehirn seinerzeit voraus ist. Weiter nichts. Die Ferronen glauben, dass wir ihnen diese Fähigkeiten gegeben haben. Machen Sie also kein Aufhebens davon. Ich verstehe. Moment bitte. Gagat! Das war die letzte Warnung. Verschwinde endlich mit deinen Männern. Keiner von euch wird überleben. Ja, Herr, ja. Du wirst uns niemals mehr wiedersehen. Du kannst es mir glauben. Ich schwöre es. Das glaube ich dir sogar. Und jetzt lauf! Ja, Herr. Kommt! Wir kehren in unser Land zurück. Nun kommt schon! Die Schwerter schweben noch immer in der Luft. Aber nicht mehr lange. Sehen Sie? Jetzt sind Sie nur noch Schrott. Crest, bitte kommen Sie an Bord und seien Sie mein Gast. Danke, Kerl. Gern. Crest und der Ferone Lesur folgten Kerlon an Bord des Flaggschiffes. Der Kommandant lud Crest zum Essen ein, unterhielt sich angeregt mit ihm und kam schließlich auf das zu sprechen, was ihm im Vega-System begegnet war. Stellen Sie sich vor, ich habe eine Pyramide auf diesem Planeten entdeckt. Das Bauwerk einer längst vergangenen Zivilisation. Tatsächlich. Das ist wirklich überraschend. Aber nicht nur das. Auf dem Gipfel der Pyramide steht ein Materietransmitter. Ein Transmitter? Was Sie nicht sagen. Ja, ich habe ihn ausprobiert und bin Sekunden später auf der Gegenstation herausgekommen. Irgendwo auf der entgegengesetzten Seite dieser Welt. Faszinierend. Die Ferronen können ihn nicht gebaut haben. Nein, wirklich nicht. Möchten Sie noch etwas Wein? Danke, gern. Bitte. Ja, ich habe mich sehr über den Transmitter gewundert. Und nicht nur das, ich habe auch eine Metallrolle daneben gefunden. Warten Sie, ich zeige sie Ihnen. Eine Metallkapsel? Was ist so ungewöhnlich daran? Unsere Wissenschaftler konnten sie selbst mit den modernsten Mitteln nicht öffnen. Dies ist sie. Darf ich mal sehen? Ich gebe sie Ihnen lieber nicht in die Hand. Vielleicht ist sie gefährlich für Sie. Man kann nie wissen, welche Überraschungen diese Welt für uns bereit hat. Nun ja, Sie könnten recht haben. Die Rolle könnte etwas mit den Unsterblichen zu tun haben. Ich bitte Sie, Kerleon. Sie lachen? Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Es wäre töricht, alles, aber auch alles auf die Unsterblichen zu beziehen. Nicht wahr? Aber nun sagen Sie mir doch bitte, was Sie mit dem Transmitter von der Pyramide gemacht haben. Er ist noch dort. Ich hole ihn später, wenn ich von dem benachbarten Sonnensystem zurück bin. Perry Rhodan beobachtete diese Begegnung der beiden Arkoniden mit Hilfe der Mutanten. Daher wusste er, dass Crest keine Möglichkeit gefunden hatte, die Metallrolle, um die es fraglos ging, an sich zu nehmen, als er das Raumschiff verließ. Kerlon hatte die Rolle in seinen Gürtel gesteckt. Leutselig brachte er seinen Gast bis vor die Schleuse, wo ein Gleiter parkte. Ein Offizier sollte Crest, Lesur und den Roboter zur Burg der Pharaonen zurückbringen. Von dort aus verfolgten Rodan und die Mutanten jede Bewegung der Arkoniden. Lesur und der Roboter sitzen schon im Gleiter. Crest steigt jetzt ein. Kerlon geht die Rampe hoch zur Schleuse. Und die Metallrolle, John. Ich bin sicher, dass sie es ist, die wir holen müssen. Ja, sie steckt noch immer in Kerlons Gürtel. Der Gleiter startet. Kerlon winkt. Er steht am Rand der Rampe. Lass ihn stolpern. Mit Vergnügen. Das ist kein Problem. Jetzt. Da, er stolpert. Die Metallrolle fällt über die Rampe ins Gras. Kerlon hat es gemerkt. Er dreht um und läuft nach unten. Er will sie holen. Ras, jetzt sind Sie dran. Schnell, schnappen Sie sich die Rolle. Ich bin gleich zurück, Perry. Kerlon bleibt stehen. Er sieht Ras. Er glaubt an Gespenster. Hat Ras die Rolle? Ja, Perry, hier ist sie. Ich habe selten ein so verblüfftes Gesicht gesehen wie das von Kerlon. Das glaube ich. John, was macht Kerlon? Er tobt vor Wut. Er ist an Bord gelaufen und gibt gerade Startbefehl. Ihm ist klar, dass die Rolle für ihn verloren ist. Na, wenn das so ist, dann sollten wir uns auf die Socken machen. Ja. Tora wird schon auf uns warten. Tora stand am Rande des Schachtes, in dem die Zeitgruft abgesunken war und in dem diese mit Roden und seinen Begleitern nun wieder aufstieg. Ihr war die Enttäuschung anzusehen, die sie empfand, als sie die Expedition aus der Vergangenheit zurückkehren sah. Aber dann fiel ihr auf, dass die Männer sich augenscheinlich seit Tagen nicht rasiert hatten, und sie wurde unsicher. Tora! Sie hier in der Gruft? Ich habe auf Sie gewartet, Rodan. Was haben Sie da? Was ist das? Eine Metallrolle. Ich habe sie von Kerlon. Wieso sind Sie so überrascht? Das war doch der Sinn unseres Unternehmens, so etwas zu holen. Das habe ich nicht vergessen. Es ist ja noch nicht allzu lange her, dass Sie es mir gesagt haben. Noch nicht lange? Also, mein Bart ist 3 Tage alt. Tora, wie lange waren wir fort? Genau 1/2 Stunde. Nun, Tora, für uns sind 3 Tage vergangen. 3 Tage. 3 Tage? Wirklich? Ich glaube, wir werden uns an derartige Dinge gewöhnen müssen, solange wir es mit einem Wesen zu tun haben, das Raum und Zeit beherrscht. Da haben Sie wahrscheinlich recht, Perry. Aber es ist nicht ganz leicht, damit fertig zu werden. Ich weiß. Oft versuche ich mir vorzustellen, wie dieses Wesen aussehen mag, aber ich komme zu keinem Ergebnis. Darf ich etwas dazu sagen, Herr? Du, Robert? Ja, warum nicht? Weißt du, wie das Wesen aussieht? Herr, der Unsterbliche sieht überhaupt nicht aus. Perry Rodan, Reginald Bull, Crest, Tora, John Marshall und einige weitere Mutanten hielten sich in der Hauptleitzentrale der Stardust auf. Sie warteten auf die Übersetzung der letzten Botschaft, die sie von dem Unsterblichen erhalten hatten. Diese war in der Metallkapsel gewesen, die sich von selbst geöffnet hatte, als die Expedition aus der Vergangenheit in die Gegenwart zurückgekehrt war. Ein Zeitschloss hatte Kerlon den Zugriff zu dieser Botschaft unmöglich gemacht. Das nächste Mal werde ich dabei sein, wenn Sie der Spur des Unsterblichen folgen, Rodan. Ich habe ein Anrecht darauf. Das macht Ihnen niemand streitig, Tora. Die Übersetzung ist da. Ich lese mal vor. Der, der den Weg finden will, kann auch umkehren. Will er ihn aber gehen, so sei ihm gewiss, dass ihm nicht mehr geholfen wird. Bald wird der Raum erschüttert werden. Achte darauf und sieh nach, aber bedenke, dass diese Welt fremd und riesenhaft ist. Möchte jemand, dass wir jetzt aufgeben? Nein. Natürlich nicht, oder? Nun gut. Wir folgen der Spur des Unsterblichen. Was ist los? Was soll der Alarm? Wir verzeichnen starke Strukturerschütterungen, Bully. Wo, John? Im Bereich des 14. Planeten der Vega. Perry, die Metallrolle, sehen Sie? Ja, sie löst sich auf. In weißem Licht, sie verbrennt. Teufel, ist das hell. Es ist vorbei. Die Rolle ist weg. Und am Tisch ist nichts zu sehen. Das Licht hat ihn nicht verbrannt. Tatsächlich, nicht die geringste Brandspur. John, können Sie irgendetwas im Bereich des 14. Planeten orten? Nein, überhaupt nichts, Perry. Wir haben die Strukturerschütterung angemessen. Normalerweise müsste demnach ein Raumschiff in dem Sektor zu orten sein, aber da ist nichts. Überhaupt nichts. Tanaka! Tanaka Saiko, was ist mit Ihnen? Sind Sie krank? Tanaka, reden Sie doch! Eine Botschaft. Ich habe eine Botschaft gehört. Reden Sie, Tanaka, was für eine Botschaft? Jemand sagte, Sie sollen jetzt kommen. Dann war die Rede von einer Warnung. Ja, ich verstand. Bedenke die Warnung. Dort, wo die Erschütterung geschieht, musst du suchen. Setzen Sie sich erst einmal, Tanaka. So, besser? Ja, danke. Und sonst? Haben Sie sonst noch was gehört? Ja, ja. Es hieß, komm aber nicht ohne das oberste Wissen. Niemand wird dir helfen. Nur der Berg wird für dich pulsieren. Also dann. Bulli, gib mir das Mikro. Hier, Perry. Kommandant an alle. Das Schiff startet in 30 Minuten. Ab sofort gilt Alarmstufe 1. Alle Gefechts- und Orterstände sind zu besetzen. Wir landen auf dem 14. Planeten. Der 14. Planet der Vega war ein Ammoniak-Methan-Riese vom Typ des Jupiter, jedoch mit einem Durchmesser von über 400.000 Kilometern und einer außerordentlich hohen Dichte. Ein Mensch auf der Oberfläche des Planeten würde mehr als sein 900-faches Gewicht zu tragen haben, falls ihm keine schützende Antigravitationstechnik zur Seite stand. Perry Rhodan ließ sich von den drohenden Gefahren jedoch nicht abschrecken. Er befahl die Landung auf dem Riesenplaneten. Wir brauchen Fahrzeuge, mit denen wir uns auf der Oberfläche bewegen können. Crest, bitte sorgen Sie dafür, dass sie gebaut werden. Wir benötigen sie möglichst bald. Ich kümmere mich darum, Perry. Wir haben Roboter an Bord, die für solche Arbeiten programmiert sind. Schließlich landet nicht zum ersten Mal ein Archon-Schiff auf einem derartigen Planeten. Wir sollten den Planeten Gol nennen. Gol ist ein Riese der alten Sage, nicht wahr? Ja, kann sein, Bulli. 15.000 Kilometer über der Oberfläche. Alle Systeme einwandfrei. Ich habe die Anweisung weitergegeben, Perry. Die Fahrzeuge sind bereits im Bau. Danke, Christ. Der Tag dauert nur etwa 14 Stunden auf diesem Planeten. Es gibt dort ständig Stürme mit einem Druck von wahrscheinlich mehr als 40.000 Atmosphären. Wo hat die Strukturerschütterung stattgefunden, John? Hier, direkt auf der Planetenoberfläche. Der grüne Punkt zeigt es an. Wir bewegen uns zurzeit darauf zu. Gut. Wir landen so nah wie möglich an diesem Punkt. Windgeschwindigkeit 400 Meter pro Sekunde. Du meine Güte. Die Windgeschwindigkeit ist größer als die Schallgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit ist bei der Dichte dieser Atmosphäre erheblich höher als auf der Erde, Bulli. Ist mir klar, Perry. Strukturtaster spricht an. Landekurs korrekt. Tanaka, können Sie irgendetwas wahrnehmen? Nein, überhaupt nichts. Unter uns ist ein unübersichtliches Gebiet. Das Gelände ist für eine Landung denkbar ungeeignet. Können Sie etwas Günstigeres ausmachen, Nissen? Ja, etwa 200 Kilometer von hier entfernt. Eine spiegelglatte Fläche. Gut, korrigieren Sie den Kurs. Aber bleiben Sie so nah wie möglich an unserem bisherigen Ziel. 1000 Kilometer Höhe. Schirmfeldgenerator auf 100%. Mit der geballten Leistungskraft seiner Triebwerke kämpfte das mächtige Schiff gegen die Naturgewalten des Riesenplaneten und die Belastungen für die Stardust stiegen immer mehr an. John Marshall registrierte in regelmäßigen Abständen leichte Strukturerschütterungen. Sie zeigten ihm an, wo ihr Ziel lag. Tiefer und tiefer sank die Stardust in die tobende Atmosphäre, bis sie schließlich in einer nachtschwarzen Landschaft aufsetzte, in der es nichts als Methan und Ammoniak zu geben schien. Achtung, Schiff setzt auf. Bis zu einer Tiefe von 10 Metern ist das Methan geschmolzen. Generatoren auf Sperrschaltung. Sie dürfen nicht unter dem Beschleunigungswert von 916 G absinken. Perry, es sieht so aus, als hätte jemand von draußen unsere Energieschirme angezapft. Crest. Bitte befassen Sie sich mit den Aufzeichnungen des Strukturtasters. In den Strukturveränderungen könnte eine Botschaft versteckt sein. Tanaka Saiko kann nichts damit anfangen. Wir sind also allein auf den Strukturtaster angewiesen. Haben Sie einen Anhaltspunkt, Perry? Nein, überhaupt keinen. Was ist mit den Fahrzeugen? Sie sind im Bau. Wollen Sie wirklich hinaus? Wir haben keine andere Wahl, Crest. Haben Sie keine Angst, Perry? Und ob, Crest? Und ob ich die habe? Bald darauf brach Perry Rhodan in einem der Spezialfahrzeuge zu einer Versuchsfahrt auf. Major Daringhouse und Tanaka Saiko begleiteten ihn in eine fremde, kaum fassbare Welt hinaus, in der sie nur mit Hilfe der akonidischen Technik überleben konnten. Alle Systeme funktionieren einwandfrei. Wir können zufrieden sein. Nein, die Scheinwerfer sind ausgefallen. Die Scheinwerfer? Wieso? Das dürfte doch nicht passieren. Peilsignale der Stardust werden schwächer. Moment mal. Was ist das? Ein heller Fleck auf den Bildschirmen. Ich empfange etwas. Ein Dröhnen. Ziemlich laut. Mein Kopf! Oh, mein Kopf! Daringhouse, Ortung abschalten. Der helle Fleck ist größer geworden. Da ist irgendetwas. Ich fahre näher heran. Was ist denn mit der Ortung, Perry? Die Antennen haben geglüht. Daringhouse, schneller. Gut so. Welche Richtung? 008 Grad, Sir. Gut, wir kehren zur Stardust zurück. Wo ist der Leuchtfleck? Ich sehe ihn nicht mehr. Es ist noch in der Nähe, Perry. Ich spüre es. Tatsächlich, Tanaka? Wieso? Was fühlen Sie? Von dem Leuchtfleck gehen Hyperstrahlen aus. Sie verursachen Kopfschmerzen bei mir. Das leuchtende Etwas ist nahe. Sehr nahe. Wir sind gleich im Schiff. Da vorne ist die Schleuse. Hoffentlich. Dieses Leuchtwesen. Ich ertrage es nicht mehr. Wir fahren in die Schleuse. Gleich sind sie erlöst. Vorausgesetzt, das Wesen bleibt aus. Ja, es entfernt sich von uns. Die Schmerzen lassen nach. Endlich. Rodan befasste sich nicht nur eingehend mit den Leuchterscheinungen, sondern vor allem auch mit den Strukturerschütterungen, die weiterhin in regelmäßigen Abständen erfolgten. Sie veranlassten ihn schließlich dazu, ein Zusatzgerät zu bauen, mit dem die Impulsfolgen der Sendungen grafisch umfassend dargestellt werden konnten. Danach rief er Tanaka Saiko in die Zentrale. Tanaka, gut, dass Sie da sind. Die nächste Erschütterung ist in wenigen Sekunden fällig. Sagen Sie mir, ob Sie etwas hören können oder ob Ihnen die Darstellungen auf dem Oszillographen helfen, etwas zu verstehen. In 2 Sekunden müsste die Sendung kommen. Jetzt! Es ist eine Botschaft. Können Sie sie verstehen, Tanaka? Ja, sie sagt, wenn du auch dies erfasst hast, wirst du auf deinem weiteren Weg zum Berg kommen müssen. Nur in ihm ist das Licht verborgen. Warte nicht lange. Die Großen des... hier kommt dein Name, Sir. Ich kann Namen nicht empfangen. Ich weiß aber, dass der Planet gemeint ist. Also, die großen Goals werden übermächtig, wenn du zu lange zögerst. Kommt niemals ohne das obere Wissen. Wenn man bedenkt, dass diese Sendung schon seit etwa 2 Tagen immer wieder ausgestrahlt wird, dann sollte man meinen, dass wir uns beeilen müssen. Ich verstehe das nicht. Was meint der Unsterbliche, wenn er sagt, die großen Goals werden übermächtig, wenn du zu lange zögerst? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Drei Spezialfahrzeuge standen Perry Roden für den Vorstoß in die unwirtliche Welt Goals zur Verfügung. Er setzte alle 3 zugleich ein. Er selbst übernahm das Kommando über einen der Goal-Panzer, während Crest und Reginald Bull die anderen beiden befehligten. Er verteilte die Mutanten auf die 3 Fahrzeuge und fuhr dann als erster in die Methanhölle hinaus. Mühsam kämpfte sich die Expedition voran, immer der Spur folgend, die durch die Strukturerschütterungen aufgezeigt wurde. Das Hindernis da vorn können wir nicht umfahren, Sir. Wir müssen es wegsprengen. Einverstanden. Daringhouse, werfen Sie eine Sauerstoffbombe. Eine Sauerstoffbombe, Sir. Bombe ab! Vorsicht, nicht weiterfahren! Explosion! Das reicht noch nicht. Erst der halbe Felsen ist weg. Werfen Sie noch eine Bombe, Daringhouse. Verstanden, Sir. Noch eine Bombe. Bombe ab! Wo bleibt die Explosion? Da! Ein Leuchtwesen! Es legt sich über die Bombe! Und die Bombe leuchtet nur kurz auf. Das ist alles. Und das Leuchtwesen ist weg. Nein, Daringhouse, dort ist es. Unmöglich, Sir. Das da hat einen Durchmesser von wenigstens 5 Metern. Das andere war viel kleiner. Wir haben keine Zeit für Debatten. Den Desintegrator, los! Ja, Sir. Den Desintegrator. Feuern Sie auf die Felswand. Aber schießen Sie an der Leuchtkugel vorbei. Los, schießen Sie! Weiter. Höchstgeschwindigkeit. Crest, kommen Sie näher an uns heran. Uli, achte auf die Kugel, aber keine Experimente. Okay. Was sagen Sie zu der Kugel, Perry? Die erste Explosion hat sie angelockt und dann hat sie die Energie der zweiten in sich hineingefressen. Danach war sie 10-mal so groß wie zuvor. Glauben Sie wirklich, dass es so war? Ich glaube nicht, ich habe es gesehen. Sir, die Kugel ist wieder da. Sie folgt uns. Sie frisst Energie. Erinnerst du dich daran, dass irgendetwas der Stardust bei der Landung Energie abgezapft hat? Ich habe es gesagt. Ja. Jetzt fällt es mir wieder ein, Bully. Verstehst du denn nicht, Perry? Wenn das Biest sich auf einen der Panzer setzt und ihm die Energie absaugt, sind alle verloren, die drin sind. Mal den Teufel nicht an die Wand, Junge. Sir, vor uns ein Talkessel und... Großer Gott. Perry, vor uns sind wenigstens 1000 dieser Leuchtkugeln. Das Tal der Geister. Weiter, wir müssen hindurch. Klar, wir müssen durch. Je eher, desto besser. Die Kugel von uns bemerkt. Sie tanzen und wippen, als ob sie sich auf uns freuen. Die Großen von Gol. Je länger wir warten, desto mächtiger werden sie. Alle Geschütze feuerbereit. Perry, worauf wollen Sie schießen? Doch nicht auf die Energiewesen. Doch. Hören Sie alle gut zu. Wir konzentrieren unser Feuer mit allen Geschützen auf einen Punkt, der auf gleicher Höhe mit Crests Panzer liegt. Von der Linie unserer Wagen jedoch 200 Meter in westlicher Richtung entfernt ist. Verstanden. Geschütze sind ausgerichtet. Ich gebe Feuerbefehl. Keiner schießt vorzeitig. Weiterfahren. Sie kommen auf uns zu. Sie greifen an. Wir müssen schießen, Perry. Noch nicht, Crest. Ganz ruhig. Wir müssen alle von uns weglocken. Nur jetzt keinen Fehler machen. Das wäre unser Ende. Eins von den Biestern saugt uns Energie ab. Wir werden langsamer. Wir sind auf welche. Wir spüren die Schwerkraft stärker. Ruten! Feuer frei! Sie ziehen ab. Weiterfahren. Feuer einstellen. Alle Panzer sind frei. Daringhouse, Höchstgeschwindigkeit. Da vorne ist eine Steilwand, Perry. Genau von dort kommen die Impulse. Das ist unser Ziel. Das muss der Berg sein. Perry! Tanaka, was ist los? Eine Botschaft, Perry. Sie lautet, du bist auf dem richtigen Weg. Komm weiter. Besitzt du aber das obere Wissen? Perry, kannst du etwas erkennen? Ja, da ist eine bogenförmige Rille im Fels. Das muss ein Tor sein. Anne, es sieht so aus, als könne man es nur mit einem telekinetischen Kunststück öffnen. Wenden Sie also Ihr oberes Wissen an. Und geben Sie sich Mühe, Anne. Von rechts kommt eine ganze Kompanie energiefressender Leuchtkugeln. Wir müssen es vor Ihnen schaffen, Anne. Die Kugeln dürfen uns nicht in den Berg folgen. Gleich, Perry. Ich spüre Widerstand. Crest, Bully, Höchstgeschwindigkeit. Wir rauschen durch. Erstanden. Höchstgeschwindigkeit. Anne, jetzt öffnen. Ja, es geht. Es ist schwer, aber es geht. Verdammter Felsen. Weiter, Daringhouse, weiter. Crest und Bully brauchen Platz. Wir sind durch. Wir auch. Ausgezeichnet. Anne, das Tor schließen. Schnell. Es ist zu, Perry. Ich brauchte es nur freizugeben. Alles Weitere ging ohne mich. Wir haben es geschafft, Perry. Keine einzige Leuchtkugel ist mitgekommen. Und was jetzt? Zunächst einmal vorsichtig die Antigravgeräte runterschalten. Die Gravitationswerte sinken rapide. Wir sollen offenbar aussteigen. Aussteigen? Wozu? Hast du es noch nicht gesehen, Bully? Unmittelbar vor uns steht ein Fiktivtransmitter. Kommt, wir verlassen die Fahrzeuge. Die Raumanzüge bleiben jedoch geschlossen. Verstanden, Perry. Wir steigen aus. Ich bin wirklich gespannt, wohin uns der Fiktivtransmitter bringen wird. Es ist erstaunlich. Wir haben einen Gravitationswert von 1,2. Das heißt, dass wir uns ganz normal in der Höhle bewegen können. Raumhelme schließen. Öffnen Sie das Shot-Daringhaus und stellen Sie endlich das Triebwerk ab. Ja, Sir. Kommen Sie. Tatsächlich. Ein Fiktivtransmitter. Alles scheint vorbereitet zu sein. Ich lege den Hebel um. Dann erhält sich der Bildschirm. Nach unseren bisherigen Erfahrungen also die Zieloptik. Genau. Jetzt. Was wär's? Die Stardust. Sie ist auf dem Bildschirm. Wieso die Stardust? Was hat das zu bedeuten? Anne? Wo ist Anne Sloan? Hier, Perry. Ich weiß nicht, ob der Fiktivtransmitter wirklich das ist, was wir gesucht haben. Das können wir nur vermuten. Aber auch hier ist ein Knopf, der durch ein Energiefeld abgeschirmt ist. Nur Sie als Telekinetin können ihn bedienen. Richtig. Der Transmitter ist auf sein Ziel gerichtet. Schalten Sie. Ich möchte wissen, wohin er uns bringen wird. Das wirst du in wenigen Sekunden wissen, Bully. Anne? Sind Sie soweit? Ja, Perry. Dann schalten Sie. Der Knopf bewegt sich. Der Transmitter bringt uns...